Abschnitt 1 von Die Weiße Rose. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline. Die Weiße Rose von Karl Wilhelm Sallys Contessa. Abschnitt 1. Der Weinmonat hatte sein altes Recht gleich bei seiner Ankunft behauptet, über den langgestreckten Rücken des Hochgebirges in einer Nacht eine glänzende Schneedecke gelegt, und der Wind, der von dort herüberstrich, gab auch in den fernabgelegenen Tälern deutlichen Bericht davon. In dem Hause des Oberförsters Wolfgang sammelten sich die Hausgenossen nach und nach, als der Abend kam, alle um den warmen Ofen in der Wohnstube. Nur der Oberförster und sein Sohn waren noch draußen im Forst. »Mumetinel«, hob Elisabeth, die 17-jährige Tochter des Oberförsters, an, indem sie mit Spinnen einhielt und die Spindel in die Seite stemmte. »Du könntest uns wohl etwas erzählen. Du bist mir ohne dies noch die Geschichte von der Weißen Rose schuldig. Der Wind raschelt draußen schon durch die dürren Blätter, da hört sich's gut zu.« Muhme Christine lächelte und sah die Hausfrau an. »Immer zu«, sprach Frau Anna, »vergeht so die Zeit geschwinder, bis der Vater kommt.« »Nur nicht die von der Weißen Rose«, sagte eine tiefe Bassstimme hinter dem Ofen, die dem alten Jäger Konrad gehörte. »Ist heut der dritte, Mondwechsel und Freitag obendrein.« Christine schaute rückwärts nach der dunklen Ecke hin. »So wisst ihr auch etwas von der Weißen Rose?« fragte sie verwundert. »Davon ließe sich viel sagen«, brummte jener. »Wenn nur nicht vielleicht eben jetzt einer die Ohren dabei hätte, den ich nicht nennen kann und mag. Denn in Zwielichts blassem Schein treten sie ins Haus herein.« Elisabeth sprang auf, zündete einen langen Fichtenspan im Ofen an und steckte ihn auf den hohen eisernen Leuchter, der an der Wand stand. Frau Anna aber sprach: »Ihr alter Unglücksprophet! Ihr könntet einem wohl am hellen Tage mitten unter den Leuten ein Grausen machen.« »Dann läg's an der Zeit, nicht an mir«, erwiderte er. »Es geht jetzt gar wunderlich her. Der Spuk oben im Gebirge ist lange nicht so toll gewesen. Das hat wieder etwas zu bedeuten. War auch so vor 15 Jahren, da der Preuße zuerst ins Land kam. Und ich hab's von guter Hand«, fuhr er nach einer Weile fort, »dass sich der Kaiser drüben ganz in der Stille zum Kriege rüstet. Wem soll das gelten als unserem Lande?« In dem Augenblick geschah ein Schlag aus dem Fenster, wie mit einer starken Rute. Alle fuhren erschrocken zusammen. »Wart, du verdammter Störenfried«, rief Konrad, stand auf und ging nach dem Fenster. »Das war niemand anders als der wilde Junker drüben vom Liebenwalde, der immer hier ums Haus schleicht, aber ich bin ihm auf der Fährte.« Er machte das Fenster auf und schaute hinaus. Alles war still. Er warf es unwillig wieder zu und sprach: »Was mag der Alte nur gesündigt haben, dass Gott ihn mit einem solchen Sohn gestraft? Wem Kinder nicht gedeihen, was hat der auf der Welt? Was soll den Stamm noch freuen, dem blüht und Frucht abfällt? An dem erlebt der alte brave Mann gewiss noch großes Herzeleid. Seitdem er Soldat geworden ist's nun vollends, als hätte der, Gott sei bei uns, leibhaftig bei ihm Quartier genommen.« »Ein schöner Mensch ist's aber doch«, sagte Christine, »und ist doch lange nicht so schlimm, als ihr ihn macht.« »Ach, schweigt mir nur von dem«, unterbrach sie Frau Anna seufzend und sah halb verstohlen nach ihrer Tochter hin, die mit dunkler Glut auf den Wangen sich an dem Rocken zu tun machte. »Erzählt uns lieber eure Geschichte, Mumetinel, dass wir auf andere Gedanken kommen.« Christine legte neuen Flachs auf, setzte sich dann auf ihrem Stuhl zurecht, und nachdem sie noch einen scheuen Blick nach dem Fenster geworfen hob sie an. Auf den hohen Bergen im Schweizerlande, die viel, viel höher sein sollen als unsere hier, da wächst, wie sie sagen, eine gar seltene Blume, die wird das Alpenröslein genannt. Diese Blume hat in unserem Gebirge noch keiner aufgefunden, wahr und gewiss ist es aber, dass dagegen bei uns sich jährlich einmal eine andere Rose zeigt, die ihresgleichen wohl in der ganzen Welt nicht antreffen mag. Wer Mut genug hat, in der Nacht vor Himmelfahrtstag sich auf das hohe Gebirge zu begeben und dann die rechte Stelle weiß. Sie wurde hier unterbrochen. Die Tür öffnete sich und der Oberförster trat mit seinem Sohne, einem Knaben von 15 Jahren, herein. »Der Vater!« rief Elisabeth, freudig aufspringend, und lief ihm entgegen. Es kam ihr vor, als sähe er bleich und verstört aus. Er umfasste das liebliche Kind, schaute ihm lange in die frommen blauen Augen, die so voll Freude, Liebe und Sorge zu ihm aufsahen, und küsste es auf die Stirn. »Mein Herzensrösel«, sagte er leise mit bewegter Stimme. Dann reichte er seiner Frau die Hand, winkte dem alten Konrad und begab sich mit diesem und seinem Sohn nach dem Nebengemach, dessen Tür er hinter sich schloss. Seine Frau sah ihnen ängstlich nach. Nach einer Weile traten sie wieder heraus. Konrad nahm seinen Hut, langte eine Büchse von der Wand und verließ das Zimmer, indem er einige Worte vor sich hin murmelte. Elisabeth glaubte, etwas von der weißen Rose zu vernehmen. Der Tisch ward gedeckt, die Abendmahlzeit aufgetragen. Elisabeth sprach das Gebet, alle setzten sich schweigend. Der Oberförster aß nicht, stand öfters auf, um zum Fenster hinauszusehen, und schien sehr unruhig. Da trat endlich der Jägerbursche Franz in die Tür. »Wo kommst du her?« rief ihm jener zu. »Aus der Stadt, Herr Oberförster, wie ihr wisst«, erwiderte er. »Ich komme über Liebenwalde, da brachten sie eben den Junker tot nach Hause. In unserem Forst, hieß es, sei er erschossen worden.« Der Oberförster sprang auf und starrte ihn an. Dann plötzlich griff er nach der Stuhllehne, wie um sich dran zu halten, setzte sich matt und langsam wieder hin und schlug die Hände über die Augen. Nach einer langen Weile sprach er leise, »Ich habe es wohl geahnt, doch Gott ist mein Zeuge«, fuhr er mit stärkerer Stimme fort, »dass ich es nicht wusste in dem Augenblick, da ich auf ihn schoss.« Mit einem lauten Schrei stürzten jetzt Frau und Tochter auf ihn zu. Elisabeth warf sich auf dem Stuhle nieder, schlang ihre Arme um den Vater und schluchzte laut. »Ich bin kein Mörder«, rief er und richtete sich empor. »Es war Notwehr, so wahr mir Gott gnädig sei. Zweimal schossen sie nach mir, und erst als er zum dritten Schuss schon auf mich angelegt hatte, kam ich ihm zuvor. Du kannst's bezeugen, Karl, erzähle du, wie es war.« »Vater«, entgegnete der Knabe, »wenn meine Flinte mir nicht versagte, so kamt ihr wohl gar nicht zum Schuss. Ja, seht nur, Mutter, wir waren oben gewesen auf dem langen Berge, der Vater hatte Holz angeschlagen, und als wir jetzt wieder nach Hause gehen, da finden wir im schwarzen Grunde bei der großen Buche«, fiel der Oberförster ein. »Ja, im schwarzen Grunde bei der großen Buche, da finden wir drei Wilddiebe, wie wir dachten. Sie hatten zerlumpte Kittel an und die Gesichter geschwärzt. Wir gingen auf sie zu, der Vater rief sie an. Da schrie der eine, »Ha, bist du's, auf dich hab ich gewartet«, sprang nach seiner Büchse, die am Baume lehnte, und schoss nach uns. Ich war nicht faul, wie du mir, so ich dir, dachte ich, nahm den Kerl aufs Korn und drückte los. Die Flinte versagte. In dem aber schoss auch schon der zweite. Ich hörte die Kugel wohl zwischen uns durchpfeifen. »Schieß den Hund doch nieder«, schrie darauf der erste dem dritten zu, und da dieser zauderte, riss er ihm das Gewehr aus der Hand und schlug wieder auf den Vater an. Der Vater aber war schneller als er, die Büchse an den Kopf und Knall und Fall, das war nur eins. »Sei uns gnädig und barmherzig«, schrie Mumme Tinel. Mir kam ein Grausen an, fuhr der Oberförster fort, da ich ihn fallen sah. Ich wandte mich schnell ab und wie mit Ruten jagte mich's von dannen, denn jetzt erst kam mir eine Ahnung, wer es wohl sein könnte. Seine Frau hob die Hände zum Himmel auf und rief: Gott sei gelobt, so hat er's an dich gebracht, und du bist unschuldig vor Menschen und vor Gott. Ja, vor Gott ist er's, sprach Konrad, der eben jetzt wieder ins Zimmer getreten war. Ein anderer hätte wahrscheinlich nicht so zweimal auf sich schießen lassen, aber vor Menschen wird das schwerlich sein. Der Streit mit dem Junker neulich auf dem Jahrmarkt bricht ihm den Hals. Man wird nun doch glauben, dass er es aus Rache getan. Der Oberförster sprang auf und ging mit großen Schritten die Stube entlang. Aber die beiden anderen, rief Frau Anna, die werden's doch bezeugen. Das werden sie nicht, fiel Konrad ein. Ich weiß, wer sie waren. Es war der Offizier, der jetzt mit dem Junker zu Besuch gekommen ist, und sein Bedienter. Den Offizier hat unser Herr bei dem Streite neulich, da er sich dreinmischte, wohl auch nicht geschont, und der Bediente ist niemand anders als der Jäger Ludolf, der voriges Jahr bei uns im Dienst stand und den der Herr fortjagte um seiner Liederlichkeit willen. Der hat sich hoch verschworen, dass er es ihm gedenken wollte, und jetzt lässt sich der schlechte Mensch die Gelegenheit wohl nicht entgehen. Drum ist mein Rat, Herr Oberförster, ihr müsst fort, und jetzt gleich, denn sie werden bald zur Stelle sein, um euch zu holen. Gegen diesen Rat aber erklärte sich Wolfgang jetzt heftig und bestand darauf, zu bleiben und sein Schicksal zu erwarten. Die Flucht würde ihn nur erst der Schuld verdächtig machen. »Mein eigenes Blut«, rief er, »wollte ich jetzt mit Freuden darum geben, wär es nicht geschehen. Ach, ich habe wohl keine ruhige Stunde mehr. Immer, immer werd ich den Knall hören und werd ihn fallen sehen. Aber wer an meiner Stelle hätte es nicht auch getan? Das darf ich fragen. Ich bin ein Mensch und meine Richter sind auch Menschen. Nein, ich bleibe.« Konrad aber meinte eben darum, weil seine Richter auch Menschen wären, müsse er fort. Er gab ihm zu bedenken, dass der erschossene preußische Offizier gewesen, sein Vater aber ein vornehmer und bei der neuen Regierung viel geltender Mann sei. Er führte ihm den Unterschied der Religion an und wie er selbst mit Grund und Ungrund doch wohl immer noch für einen Anhänger der alten Herrschaft gelten möge, und zeigte ihm, wie beides bei der Beurteilung seiner Tat gar sehr in Anschlag kommen werde. Jetzt trat auch seine Frau auf Konrads Seite, und sein Entschluss fing an zu wanken. »Und wenn ich mir denke«, sprach Konrad endlich, »wie ihr gewohnt seid, von Jugend an in Gottes freier Luft zu leben und mit den Bergen draußen zu verkehren als mit euren alten Freunden, und wie einem ehrlichen Jägerblut der frische Waldduft und Vogelsang ebenso gut zu Lebens- und Seelennahrung gehören als Essen und Trinken und Orgelklang am Sonntag, und ich sehe euch nun so vor mir sitzen im armen Sünderstübchen, monatelang ja, wenn's gut geht, jahrelang oder wohl gar bis an euer Ende, und das schmale Gitterfensterlein misst euch Gottes Luft und Sonne so schlecht und spärlich zu, wie ein geiziger Armenvogt den Bettlern die Spitalsuppe, und euer Leben verkümmert nun zwischen den feuchten, finsteren Mauern wie ein angeschossenes Wild, und ihr dürft niemals, niemals wieder die treue Büchse über die Schulter hängen und hinausziehen und singen, frisch auf in den grünen Wald hinein. Herr, wenn ich mir das denke, nein, zum Teufel, ich mag mir's gar nicht denken, das bricht mir das Herz. Er wandte sich unwillig ab, und große Tränen rollten ihm über die braunen, faltigen Wangen. Der Oberförster reichte ihm die Hand, warf dann einen Blick nach den stattlichen Gewehren, die in langer Reihe an der Wand hingen, und sagte: »Ja, Konrad, ich glaube, du hast recht. Ich trüge es nicht lange, und doch gern möchte ich noch leben um dieser Willen.« Er zog Mutter und Kinder an seine Brust. »Ihr könnt ja schreiben«, sprach Konrad, von drüben, wenn ihr in Sicherheit seid und euch verteidigen. Und morgen geh ich zu eurem alten Freunde, dem Advokat Hübner, in der Stadt. Der wird euch schon vertreten.« Da richtete sich Wolfgang in die Höhe und sagte: »Wohlan, ich gehe. Gott gebe, dass ich wiederkommen darf.« Sein Sohn sollte ihn begleiten. Elisabeth schlang die Arme um seinen Hals und flüsterte ihm die Bitte ins Ohr, sie mitzunehmen. Doch als er ihr vorstellte, dass sie, zart und der Mühseligkeit ungewohnt wie sie sei, ihm leicht hinderlich werden könnte und dass die Mutter ohne sie ja dann ganz verlassen bliebe, stand sie traurig davon ab. »Ach, und wie bitter es ist«, setzte er mit leiser Stimme hinzu, »so ganz allein und verlassen sein, das mag der arme alte Vater drüben jetzt wohl fühlen. Er war immer so freundlich gegen mich. Jetzt wird er mich doch immer seines Sohnes Mörder nennen, wenn auch das Recht mich freispricht.« Still weinend packte die Mutter Wäsche, Kleider und Geld zusammen. Christine half. Elisabeth aber saß bleich und stumm, die gefalteten Hände in den Schoß gelegt, und starrte vor sich hin. Doch als der Vater jetzt nach Hut und Büchse griff, sprang sie empor. Alle begleiteten ihn bis auf den Hügel vor dem Hause, über den der Weg nach Böhmen führte. Hier reichte er schweigend jedem noch einmal die Hand, als er aber zuletzt an seine Tochter kam, da brach ihm das Herz. Er umfasste und küsste sie und weinte laut. »Es ist die höchste Zeit«, sagte Konrad jetzt. »Mir deucht, ich höre Stimmen durch den Wald. Macht fort!« Da riss er sich los und schritt mit seinem Sohn den Hügel schnell hinab. »Vergiss dein armes Herzensrösel nicht«, rief ihm Elisabeth noch mit matter Stimme nach, und in dumpfem Schweigen führte die Mutter das halb ohnmächtige Mädchen ins Haus zurück. Ende von Abschnitt 1.